Die Verwaltung für Sehenswürdigkeiten im Gebirge Zilbo in der DVRK bemüht sich darum, das Gebirge zum Kulturpark des Volkes noch herrlicher zu gestalten. In der Zeit der Generalmobilmachung für Territorialverwaltung im Frühling besserte die Belegschaft der Verwaltung Dutzende Brücken und Wanderwege erfolgreich aus. Sie baute das Dach der Taeung-Halle vom Tempel Kaesim, einem nationalen Kulturerbe, das von Weisheit und Talent der Vorfahren zeugt, in seinem ursprünglichen Zustand wieder auf und schmückte es mit bunten Fresken, damit sein altes Aussehen wiederhergestellt wurde. Außerdem schuf sie auf dem Gipfel vom Berg Pakdal, wo es die Wege zur Baumschule und zum Gebirge Zilbo gibt, aus eigener Kraft eine schöne Raststätte.